taatz@aol.com. Gerne senden wir Ihnen auch ein Probeexemplar. New Yorker Staatszeitung, P.O. Box 18508, Sarasota, Florida 34276. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen, weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und diese Woche darf ich Sie wieder einladen zu einer ganz tollen, es ist keine Oper, sondern eher Operette, es ist Sondheim und wir kennen Sondheim als einen sehr klugen Stückeschreiber beziehungsweise den Schreiber von ganz, ganz fantastischen Bühnenstücken. Und Sweeney Todd gehört dazu. Es wird von Opera Tampa aufgeführt diesmal. Vor einigen Jahren war es mal an der St. Pete Opera. Dann gibt es natürlich auch einen Film davon. Ich glaube sogar mit Johnny Depp, wenn ich mich hier erinnern kann. Und da geht es um denjenigen, der sich rächen will und das mit Hilfe einer Bäckerin. Und da wollen wir gar nicht ins Detail gehen. Ich hatte das große Glück, mit jemandem zu sprechen, der nicht nur gut Deutsch konnte, sondern der uns auch den Sweeney Todd selber auf der Bühne vortrug. Und das war Peter Kendall Clark. Und er ist inzwischen als Brownstone Baritone bekannt. Das ist eine ganz andere Geschichte und dazu müssen Sie sich im Internet schlau machen, denn dazu steht er zur Verfügung. Dieses Mal ist nicht Peter Kendall Clark hier in Tampa Bay auf der Bühne, sondern Timothy Mix, der den Sweeney Todd singt. Aber diese Geschichte wird von vielen Baritonen gesungen und dazu gehört, wie gesagt, auch einer der hervorragenden, die Peter Kendall Clark hier auf die Bühne brachte, diese Figur des Sweeney Todd. Und dann gibt es natürlich Mrs. Lovett und Mrs. Lovett war auch eine ganz fantastische Sängerin, Schauspielerin. Sweeney Todd ist ein Musical mit der Musik und den Gesangstexten von Stephen Sondheim. Das Buch schrieb Hugh Wheeler nach einem gleichnamigen Schauspiel von Christopher G. Bond aus dem Jahr 1973. Die Broadway-Uraufführung fand am 1. März 1979 im Eurus Theater New York statt, in den Hauptrollen damals Len Cariou und Angela Lansbury als Mrs. Lovett. Das ist doch fantastisch. Nach 557 Vorstellungen fiel der letzte Vorhang am 29. Juni 1980. Die Erstaufführung im Londoner West End fand dann am 2. Juli 1980 im Theatre Royal Drury Lane statt und Harold Prince führte in beiden Inszenierungen die Regie. Also nahm das Stück dann mit nach London. Die deutschsprachige Erstaufführung erfolgte am 11. April 1985 an den städtischen Bühnen Freiburg. Sondheim selbst bezeichnete das Werk als tiefschwarze Operette. Die Partitur ist durchkomponiert, es wird fast alles gesungen. Für die Show suchte Sondheim nach Inspiration in der Musik aus Horrorfilmen oder anderen spannenden Filmen. Er fand sie besonders in den Soundtracks von Bernard Herrmann. So ertönt beispielsweise gegen Ende des Stückes in der Todesszene des Richters ein Teil des bekannten Soundtracks des Alfred Hitchcock-Klassikers Psycho. Sweeney Todd gewann 1979 9 Tony Awards. Die dramatische Handlung findet man und zwar folgende. Benjamin Barker, frischgebackener Vater einer Tochter und glücklich verheiratet, wird aufgrund einer Intrige durch den mächtigen Richter Turpin unschuldig angeklagt und verbannt, und zwar nach Australien verbannt, also in eine Sträflingskolonie. Benjamins Frau Lucy und die Tochter Johanna geraten unter die Obhut von Richter Turpin. Lucy, getrennt von ihrem Mann, vom Richter vergewaltigt und am Ende ihrer Kräfte, stürzt tief ab und verschwindet. Benjamins Tochter wird daraufhin von Richter Turpin adoptiert. Ja, und dann geht es weiter. Die Handlung gleicht natürlich der vieler Gruselgeschichten, immer mit Humor und Grausamkeit, die einander zu umschlingen versuchen, wenn man so will. Dem Schicksal kann Sweeney Todd und auch seine durch die Umstände noch lebende Frau nicht entrinnen. An einem sonnigen Tag im September setzte ich mich hin mit Sweeney Todd Darsteller Peter Kendall Clark und er genau in Größe und Typus dieser Rolle entsprechend, wie eben auch inzwischen Timothy Mix. Sehen also ziemlich, Sweeney Toddisch aus. Entspricht auch in der im Gesang natürlich dieser Rolle. Und ich hatte damals die ersten Proben schon erlebt und habe mich dann mit Peter Kendall Clark unterhalten, der übrigens auch in New York unterrichtet und dort auch beheimatet ist. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei dieser Unterhaltung, die einige Jahre her ist, aber wie gesagt, dann sich wirklich auf die Rolle von Sweeney Todd und diese Geschichte bezieht. Und vor allem wünsche ich Ihnen viel Spaß. Sollten Sie in die Opera Tampa finden, um sich dieses Stück einmal wieder anzuschauen. Der Film ist nach wie vor sehenswert und ich glaube, das war, wie gesagt, Johnny Depp und dazu war dann die passende Mrs. Lovett. Also alles sehr dramatisch und wieder mal etwas Interessantes auf der Bühne hier in West Florida. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die sich wie gesagt jetzt mit Peter Kendall Clark unterhält. Viel Spaß dabei. Again in a nice location in Florida. Wir sitzen hier zusammen und unterhalten uns über Sweeney Todd. Eine Oper, aber wenn die Leute jetzt Sweeney Todd hören, denken sie wahrscheinlich eher an Film, ein Musical-Film. Kann genau. Das sein? Und du bist Peter Kendall Clark und kommst aus New York? Ja, ich bin im White Plains geboren und meine Mutter wohnt immer noch in Scarsdale, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Und jetzt wohne ich in Brooklyn Heights in New York City, wo ich Musiklehrer bin und Sänger und Und ja. Die Nachbarn freuen sich. Wie bitte? Die Nachbarn freuen sich. Sie hören es kommt darauf an. Die, Die ganz unten vielleicht nicht so ganz, aber ja, ich. Die Nachbarn sind sehr freundlich und sie freuen sich, dass es Künstler im Gebäude gibt. Bist du der einzige Künstler oder gibt es noch andere? Nee, nicht. Aha. Eigentlich, es gibt mehrere Opernsänger, es gibt einen Jazz-Pianist. Oh, schön. Kommt ihr mal alle zusammen und macht was? Noch nicht. Aber eine Studentin von mir, mhm, die im Moment ganz berühmt ist, sie wohnt mir nebenan. Sie heißt Lena Dunham. Aha. Und sie hat am Fernsehen, sie hat geschrieben und sie ist Darstellerin in diesem Show Girls auf HBO. Und sie ist im Moment sehr, sehr berühmt. Und während ich hier in St. Petersburg bin, Lena, sie sorgt nach meiner Kätzchen. Ah, oh, eine Katzensitterin. Ja. Das habe ich in New York auch gerade gemacht, im Mai. Da war ich auch zum Katzensitten. Und das ist schön, da kann man ins Kino gehen, weil die Katze stört das gar nicht. Ja, ja, ja. Und auch ins Theater und auch ins Ballett. Alles das habe ich in New York gemacht. Das ist schön. Vielleicht gibt es ja demnächst auch Katzen hier in Florida. Wenn man nicht Sweeney Todd ist, dann kann man vielleicht auch mal eine Katze besuchen gehen. Ja, ja. Aber das ist natürlich eine sehr berühmte Katzenzitterin, wenn man eine Fernsehstar... Sehr berühmt, mit 3 Emmy-Nominations. Wunderbar, das ist ja toll. Also du bist aber jetzt hier und singst eine wirklich eine interessante Rolle. Sehr interessant. Und Sweeney Todd ist, ist das ein was für ein Mensch ist Sweeney Todd? Was muss man da können, um ihn zu singen? Muss man so denken, oder? Es ist schwierig zu vorstellen, das ist ein sehr verletzter Mensch. Ja. Gerade vor dem, ganz am Anfang, er kommt an in London. Mhm. Und für 15 Jahre war er in Australien. Mhm. Wie sagt man? Also es gibt schon keine. Der war. War im Gefängnis. Im Gefängnis. Waren die alle in einem Gefängnis und die waren einfach dort in Australien? Ich habe gedacht, die haben einfach dahin geschickt und die mussten irgendwie sehen, wie sie zurechtkommen. Aber vielleicht gab es ja auch richtige Gefängnisse dort. Das kann sein. Ja. Also man sagt Sträflingskolonie. Okay, Sträflingskolonie. Ja. Und er kommt und gerade an und er hat keine Ahnung, was ist passiert mit seiner Frau, mit seiner ganzen Familie und er ist sehr, sehr angstvoll und er würde sehr gerne rausfinden, was ist passiert mit seiner Familie. Und er geht nach Fleet Street und die Nachbarin, die heißt Mrs. Lovett, sie erkennt ihn. Mhm. Und sie erzählt diese Geschichte von seiner Frau und seiner Tochter und... Wie heißt das? The Judge? Ja, von Richter. Von Richter. Mhm. Und diese Geschichte ist ganz grausam. Mhm. Und der Tod ist schon fast zurück, schon fast toll. Mhm, verrückt, ja. Mhm. Toll ist ein schönes, altes Wort. Ja, ja. Das ist klar, das kommt viel in der Oper vor, das stimmt. Und ja. Die Nachbarin sagt, dass seine Frau Selbstmord begangen hat. Mhm. Und er will nur will er sich rächen? Ja, what is the word for revenge? Ja, er will sich rächen. Ja, ja, genau. Ja. Er sucht nach Rache. Ja. Ja. Und man muss, also man muss ihn verstehen. Die Musik ist sehr schön, aber es ist manchmal sehr ärgerlich und sehr verrückt und es ist sehr hart irgendwie. Aber das Stück ist ja auch von jemandem geschrieben, der ein super intelligenter Mann war, der diese Geschichten auf die Bühne gebracht hat. Ja, also, ja, ja. Das ist etwas, wo man mitdenken muss. Also dieses ist nicht so ein ganz einfaches Stück. Nicht alles ganz. Ist sehr kompliziert. Ja. Sehr kompliziert und wortschaftlich sehr, sehr zweideutig. Köstlich. Ja, auch köstlich ist ein gutes Wort. Ja, ja. Also es ist Sondheim. Und wir haben schon mal hier eins erlebt. Ich kann mich nicht erinnern, welches. Es gab also Little Night Music und Into the Woods, glaube ich. Genau, und das ist eigentlich, wie gesagt, das ist etwas zum Mitdenken. Man muss sich da hineinfinden und es ist alles basiert auf alten Geschichten. Mhm. Aber es ist immer wieder was Neues. Und ich glaube auch, immer was Neues zu entdecken. Mhm. Wie kommt man zu so einer Rolle? Wie geht das vor sich? Man möchte Sweeney Todd sein? Ist das etwas, was dich immer interessiert hat? Ja, seit mehreren Jahren habe ich mich gedacht, das wäre eine Rolle für mich. Warum? Und, Gefühl. Es passt mich irgendwie. Ja. Also, ich habe diese Stimme und ich bin ziemlich groß und ich habe die richtige Alter, sagen Sie? Das richtige Alter für diese Rolle. Ja, für diese Rolle. Du hast gesagt, früher hast du die Jüngeren gesungen, die etwas höheren Stimmen, genau. Auch vom Tenor ein bisschen runter in den Bariton jetzt. Ja, ich bin Bariton und ich habe mehrere Rollen im Musicals innerhalb einer Opern-Company gesungen. Mhm. Und man hat das mir vorgeschlagen. Ja, vorgeschlagen, ja. Diese Rolle. Und so, ich habe das studiert und ich habe die Hauptarien gelernt. Mhm. Und im April, ich hatte die Gelegenheit vorzusingen. Ja. Und ich wollte das sehr. Und jeder Bariton und Bass, den ich kenne, also jener, der die Rolle singen kann, will das sehr. Ja. Und ein Freund von mir, er ist Bass, er singt Bass und er sagte mir, ich würde wirklich töten, diese Rolle zu singen. Das ist schön, ja. Aber er hat es noch nicht geschafft. Und du hast noch nicht. Aha, aber das ist natürlich sehr schön und das ist dann so ein kleiner Traum, der erfüllt wird, denn da gibt es sicher noch andere Rollen. Gibt es andere Arten von Rollen, wo du sagst, das wäre auch ein Traum? Ja, eigentlich, ich würde sehr gerne den Frederick in Little Night Music singen. Mhm. Das, also auch wieder Sondheim. Ja. Sehr gerne. Mhm. Und gibt es Opern, die du schon gesungen hast, wo du sagst, das waren auch solche Meilensteine in der Karriere? Bestimmt. Don Giovanni und Eugen Onegin. Mhm. Mhm. Das habe ich vor einem Jahr gesungen. Und das waren amerikanische Inszenierungen, oder? Ja, das war in New York. Mhm. Das war sehr postmodern, der Onegin. Der Giovanni war sehr traditionell. Mhm. Und ich singe sehr gern den Graf in Figaros Hochzeit. Oh, schön. Sehr gerne. Ja. Und wo hast du nun Deutsch gelernt? Denn das Deutsch ist ausgezeichnet, aber es kommt nicht von der Mutter oder vom Vater. Das ist meistens so, wenn jemand Deutsch kann, dann frage ich mal Mama oder Papa, wer hat's gesprochen? So, meine Eltern hat kein Wort Deutsch gesprochen. Aber das stimmt nicht. Mein Vater, der war sehr witzig. Er hat ein bisschen Deutsch an der Gymnasium studiert. Mhm. Und er könnte einen Satz sehr gut erinnern. Ja. Moment mal. Da brach das Feuer aus. No, it's something about the Fabrik. Das ging in der Fabrik. Da brach das Feuer aus und verbreitete sich mit rasender Geschwindigkeit durch die ganze Umgebung. Und diesen Satz kannte er. Das ist schön. Ich habe unseren Samson, der hier im Frühjahr gesungen hat, er sprach kein Deutsch und wir sprachen auf Englisch und ich habe gesagt, kannst du dich erinnern, du hast Wagner gesungen, was man denn da in Erinnerung behält? Und da hat er gesagt, ein Schwert. Ein Schwert. Mit meinem Vater, ja. Das kommt eigentlich, mein Vater war Advokat und er spielte Klavier und er mag Musik sehr gerne und auch sein Vater auch, das Gleiche. Meine Mutter nicht, aber als ich Schüler war, haben wir ein bisschen Mythologie von nordischen. Und meine Mutter hatte Büchlein von ihrer Kindheit. Sie waren die Geschichte von Der Ring des Nibelungens. Ah, ja. Und ich war sehr begeistert, weil die Personen waren irgendwie die gleichen. Ja, so Wotan und Odin aber zum klar. Beispiel. Aber also mit 10 Jahren habe ich ein Vorlesen gemacht. Mhm. Ich weiß nicht. Und mit meinem Vater hat kleine Aufnahmen von diesen Leitmotiven gemacht. Ah, ja, ja, ja. Und ich war sehr begeistert irgendwie Aha. von Rheingold. Ja. Und Rheingold ist die einzige Oper von Wagner, die ich gesungen habe. Also ich war Donner in Rheingold. Aber es ist ja auch tolle Geschichten. Ich meine, wenn man so als Kind besonders mit sowas groß wird, ja. Das ist also wie andere mit Tolkien groß werden. Also ja, man sagt, genau. Wow, das ist Schatz gesucht und also diese Dinge, die, ja, und dann geht es um Götter und also Leute mit überirdischen Kräften, das ist schon toll. Ja, und ich habe ganz viele Musik gehört, wir spielten immer im Hause und mein Vater war auch, er sang im Chor mit dieser Operetten von Gilbert und Sullivan und die kannte ich sehr gut als Kind und wir gingen sehr oft auf Broadway, um diese Musicals zu sehen. Und eigentlich wollte ich als Kind Broadway-Sänger werden, aber ich spielte auch Geige und ich magte die klassische Musik. Und ich glaube, mit 15 Jahren habe ich den deutschen Tenor Peter Schreier gehört im Carnegie Hall. Er sang eine ganze schöne Mörderin, ich glaube. Und am Ende hat er sein die Zugabe. Er hat Ständchen von Schubert gesungen. Leise fliegen meine Lieder durch die Nacht zu dir. Und ich wollte dieses Lied singen, unbedingt. Und es war sehr schwierig, diese Worte zu erinnern. Vor allem, weil man sie nicht kennt. Also ja, man ja, halt ja. Nicht kennt. Also ich hatte diese Ahnung, als ich an der Uni war, Deutsch richtig zu lernen, weil ich sehr gerne Schubert-Lieder singen wollte. Ja, so. Und das ist auch ein guter Deswegen, Grund. Ja, ja. Und dann bist du aber auch noch bis nach Deutschland gekommen damit und bist in Hamburg gewesen. Ja, ich war ein Jahr in Hamburg. Und super Deutsch, also das ist ein klares, schönes... Damals, es war ziemlich super. Also ja. Ich weiß nicht jetzt. Aber ich habe es sehr intensiv studiert. Und eigentlich vor 10 Monaten bevor ich nach Hamburg ging, habe ich fast nur Deutsch geredet. Aha. Also ich war in diesem Fremdsprache-Programm an Middlebury College. Die sind sehr berühmt und die deutsche Schule. Ich habe wirklich kein Wort Englisch geredet für 8 Wochen. Wunderbar. Ja, und das ist Immersion, das ist das, das Eintauchen das klappt. In die Sprache. Absolut, absolut. Ich bin immer sehr, sehr fleißig mit dem Jugendaustausch und wir schicken Kinder aus Florida in Länder, die kein Englisch sprechen. Und das ist ein tolles Jahr. Die kommen zurück und sind fließend in Japanisch, Kantonesisch. Also sie kommen zurück und sind Weltenbürger und das ist fantastisch. Ja. Kann man nur gratulieren, wenn man so eine Sprache lernen kann und es auch so intensiv macht. Denn die Deutschen sprechen sehr gerne Englisch und möchten gerne ihr Englisch an dir ausprobieren. Ist ja das passiert in Deutschland, wo du, wenn die Leute hören, du bist Amerikaner, haben die dann versucht, mit dir Englisch zu sprechen? In Deutschland? Oder haben sie gesagt, wunderbar, er will Deutsch lernen? Ich hatte einen sehr guten Freund, der sehr gerne Englisch lernen wollte, aber schließlich haben wir nur auf Deutsch gesprochen. Hat das respektiert, ja. Ja, gut. Ja. Ja. Und jetzt eine Rolle in St. Petersburg. Das ist ein anderes interessantes Vergnügen, denn wenn du jetzt Deutscher bist oder deutscher Zuhörer, dann kommst du nach Florida, um im Warmen zu sein. Ich habe gerade gestern mit Deutschland telefoniert und man hat mir gesagt, es ist Oktober oder fast Oktober und es ist schon recht kalt. Oh. Und ich glaube, in New York wird es auch schon ein bisschen kühler, oder? Kühler, aber... Ja, noch nicht so. Ich glaube, es ist sehr schön in New York im Moment. Also das ist für mich meine Lieblingszeit. Also September in New York. Tatsächlich. Es ist toll. Und hat das mit Kunst zu tun oder mit dem Wetter? Ist das das Wetter oder ist es die Opernsaison, die beginnt? Das Wetter ist, das kann traumhaft sein, aber ich bin Lehrer an einer Schule, ja. Also das alles geht los im September. Das ist sehr. Ist auch eine wichtige Zeit, nicht? Ja, es ist eine wichtige Zeit und die Opern geht los und ich war weg die ganze Sommerzeit. Also ich. Wo warst du diesen Sommer? Ich war in Cape Cod, in Provincetown. Ich habe eine Oper von Menotti da gesungen. Das heißt The Medium. Mhm. Und das wird aufgeführt in New York am Ende Oktober. Also, schön. Am Ende, ja. Im Sommer, also tatsächlich Aufführungen dann? War das eine Sommeroper? Ja, ja, das war. Es war ein Theater. Mhm. Das war irgendwie ein Workshop. Ja. Für diese Produktion, okay, die nach New York auf Broadway kommt. Mhm. Es lief ja, 3 Wochen. Ja, ja. Und, und bist du jetzt mit der Sache zu Ende oder hast du da jetzt mit New York noch was zu tun mit dieser Oper? Ja, ich werde mitsingen in New York. Okay. Gleichen Rollen oder war das jetzt mit dem Workshop so, dass man verschiedene Dinge ausprobiert, weil es ja auch eine neue Produktion ist? Es hieß ein Workshop, aber wirklich, das war mehrere Wochen zu sehen, wie das geht. Mhm. Sie waren eine richtige Aufführung und wir werden das wieder aufführen. Gut, ja, ja. Du hast jetzt jede Menge jugendliche Kinder. Wenn du Lehrer bist in New York, wen unterrichtest du? Ich lehre Geige, so Anfänger, die Kinder mit 9 oder 10 Jahren. Mhm. Und ich bin auch Gesangslehrer. Ja. So, und das sind Leute allen Alters? Ja, 14, 15, 16, also 17. Mhm. Und es ist nicht ein Chor, ja, sondern eine Klasse, eine Gruppe, aber ich lehre Technik von richtig klassischem Singen. Mhm. Und in dem Alter ist doch noch sehr viel veränderbar. Also wenn man 15, 16 ist als junger Mann, ja, ändert sich doch noch. Du selber hast deine Stimme, ja, es stimmt, mit was, Ende 20, Mitte 20, ich weiß jetzt nicht, wie alt du ja jetzt bist, aber sicher. Mit den Frauen, ja, die Stimme verändert sich, aber das kann sehr reif sein, ja, mit schon 15 Jahren, ja, mit Frauen, ja, mit die jungen Männer mit den jungen so Männern, es kommt drauf an. Und kann man da schon einen Bass finden? Ja, ich habe einen Lehrer, ich habe einen Schüler gehabt, der ein richtiger Bass war, also ja, mit 15 Jahren, man könnte das hören, ja, also ja, das war ohne Zweifel, ja, war er Bass und ja, jetzt hat er 21 Jahre und er singt wie ein ausgewachsener Reifer, ja, genau, Sänger, ja, und er sieht so jung aus. Aha. Und es ist natürlich schlecht mit den Rollen, weil die Rollen für Bässe sind ja immer so Väter und Großväter und Bösewichte. Eigentlich muss er ein bisschen warten, ja, weil er sieht so jung aus, aber die Stimme ist schon. Aber das sind so Solisten, ich meine, das kann man kann Solist sein mit so einer Stimme, man kann doch einiges machen. Doch, ja, ja. Aber es ist wahrscheinlich ein Sprung, den man nicht unbedingt immer machen möchte. Also ja, es ist lieber so dieses Gradual, also dieses sich überlegen. Und vom Tenor zum Bariton, gibt's da Dinge, die du bedauerst, wo du sagst, ach schade, die Rolle hätte ich doch noch gerne mal gesungen? Eigentlich nicht. Ich war, also als junger Mann habe ich sehr viele Rollen in Musicals gesungen. Es gibt ein Wort Baritenor. Ja. Also in Musicals zum Beispiel Curly in Oklahoma oder Tony in West Side Story. Ein Tenor oder ein Bariton könnte also das singen. So in unser Stück Sweeney Todd zum Beispiel der Rolle Anthony, der ist der junge Gehilfe? He's the sailor. He's der Matrose. Ja, das könnte ein Tenor sein oder ein Bariton. Und eigentlich derjenige, der das singt, der heißt Dan Kempson. Er ist Bariton. Mhm. Und wir singen die gleiche Rolle. Aber er singt Figaro und ich sing Figaro. Ja, ja, ja. Aber sein, I don't know how you say, we say the cover. Mhm. Also der für ihn einspringt, wenn er nicht pässlich ist. Ja. Der heißt Bryant. Der ist Tenor. Ja. Aber es passt. Der muss nur jung sein. Jung und schön. So. Aha, also da kommt die Statur. Auch ist es wichtig, wie man aussieht in vielen Rollen. Das also stimmt, die Begrenze von Stimme sind nicht so deutlich nicht so festgelegt im Musical. Gibt es etwas, woran du dich gerne erinnerst in deiner Karriere? Etwas sehr Lustiges oder etwas sehr Merkwürdiges? In jeder Karriere gibt es Abende, wo man sich hinsetzt und anderen erzählt. Mhm. Das ist mir mal passiert, das ist mir mal passiert. Gibt es da etwas, wo du sagen könntest, das ist mir in Hamburg passiert oder das ist mir auf der Bühne passiert, was du immer in Erinnerung hast und wenn du sagst, was war mal komisch oder was war mal interessant? In der schon. Es kommt alles vor auf der Bühne. Humor. Aber der Humor kommt jetzt in unserem Gespräch. Ich würde sagen, es passiert immer etwas Witziges. Also während der Probe, während des Probens. Ja, während des Probens oder während der des Probens. Ja. Und es, vor 2 Jahren war ich in Milwaukee. Ich habe Così fan tutte gesungen. Und das war auf Englisch eine neue Übersetzung. Und es war irgendwie in ein Werkstatt, no, mhm. im Büro, Mad Men. Aha, also eine richtige Bürosituation. Ja, wir haben das auch schon als Don Giovanni gesehen, mit Mädchen, die im Wahlkampf helfen, so ein bisschen eine Clinton-eske Aufführung von der St. Pete Opera. So diese Così fan tutte, es sollte die Büro von Playboy sein, okay. in Chicago in 1960. Ah. Das war eine tolle Idee. Produktion. Ja. Und die Schuhe, die zwei Schwestern anhatten, ja. sie waren sehr hoch. Ja. Und am Ende, im Finale des ersten Aktes, die zwei Männer heben die zwei Schwestern auf und sie drehen sich. Ja. Und eine Schuhe ist, es war in den Zuschauerraum geflogen. Ja. Und es hat jemand im Kopf getroffen. Ja, absolut. Und es könnte keiner auf der Bühne singen. Es hat, alle wir haben alle gelacht für minutenlang. 20 Takte. Also das könnte keiner sehen. Und ich hatte einen Freund dabei und sagte, jedes Mal muss man das. Das war das Beste. Naja, es könnte aber auch mal ein Auge ausstechen. Ja, also es ist schlecht. Man könnte ja Schutzbrillen dann dem Publikum geben für die Szene, die dann zum Schluss kommt. Ja, das sind natürlich solche schönen Dinge. Oder dass der Reißverschluss platzt und man muss dann von der Bühne bei Frauen. Das passiert öfters. Dann sitzt also irgendwer hilft dann. Und das, ich glaube, das sind die Momente, die auch der Publikum wunderbar findet. Ja, absolut. Ja. Und das Publikum mag sehr gern, wenn die Spieler auf die Bühne richtig lachen. Ja. Aber eigentlich, die Spieler, sie wissen das. Ja. Und so, man kann das machen, man kann, was ist es, pretend? Ja, man kann so tun, als ob. So tun, als ob man richtig nicht aufhören zu lachen kann. Ja, als wenn man sich einfach nicht einkriegen kann. Sag ja, man lacht und lacht. Und aber das kommt dann in der Sweeney. Ja. Am Ende des ersten Aktes, es ist ein Duett von Sweeney und Mrs. Lovett und es heißt A Little Priest. Ja. Und das geht um die verschiedenen Also sie macht diese sie macht Fleisch. Ja, sie macht Meat Pies, da gibt es eigentlich keine Übersetzung. Das für. Ist ein Empanada irgendwie. Ja, also ein Würstchen in Schlafrock, aber ja. Eigentlich kein Würstchen. Ein Fleisch-Calzone. Und die zwei, der Sweeney und Lovett, sie haben wirklich wenig Verbindung. Also Verbindung, ja. Aber zum ersten Mal sie vereinen sich mit dieser Idee von Meat Pies mit Meat von verschiedenen Personen, von Pfarrer und Avocat und Schauspieler es wird alles sehr witzig und wir lachen wirklich auf der Bühne, auf der Bühne. Aber es gibt ein anderes Beispiel. Ich entdecke, dass meine Frau gestorben ist und ich bin sehr, ich schreie auf der Bühne. Aber man kann nicht schreien jedes Mal mit dieser Intensität gestern Abend habe ich gesagt, ach, ich habe vergessen, mein DVR zu I didn't set my DVR. I missed the debate. Insofern, man muss auch den Spaß darin finden. Ja, man muss das machen. Ja. Na, dann wünsche ich euch allen eine tolle Aufführung. Es sind drei Aufführungen. Es ist dreimal. Eine am Freitag, eine am Sonntag und eine am Dienstag. Und es gibt auch den Leuten die Möglichkeit, eben dann diese Oper sich an einem Nachmittag anzuschauen. Weil es gibt ja viele Leute, die abends nicht fahren. Und wenn die Sonne untergeht, dann ist es dunkel. Und für viele Autofahrer ist das so eine Sache. Hier kann man sich sehr schnell verfahren. Und das ist also das Schöne an Florida. Aber man kann am Tage auch in die Oper gehen. Deswegen und diese kann man am 14 Uhr das Die Nachmittag sehen. Das ist also der 5. Oktober schon, mein Gott, 2012 und der 7. und der 9. dann. Ja. Und wir wünschen euch viel Spaß und Karten kann man an der Vorverkaufskasse finden und man kann sie auch übers Internet finden, nämlich www.stpeteopera.org. Und das Ganze hört sich deutsch immer sehr interessant an, gell? Vielen Dank, Peter. Bitte. Und viel, viel Vergnügen auf der Bühne mit den Meat Pies und den Darstellern. Ich bedanke mich. Okay. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bei Peter Kendall-Clark bedanken für dieses nette Gespräch. Er war sehr relaxed, obwohl er mitten in den Proben steckte. Und er war dann auf der Bühne ein ganz fantastischer Sweeney Todd. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass das Stück einmal wieder hierher gekommen ist. Und obwohl Kendall Clark nicht der Sweeney Todd jetzt ist, sondern in der Opera Tampa im Jahr 2023 dies Timothy Mix mit als Mrs. Lovett Melissa Meisner und als Judge Turpin Gary Simpson und Derek Stark als Pirelli auf der Bühne stehen. Und das ist, wie gesagt, operatampa.org, also im Straz Center in Tampa, Florida. Und vielleicht finden Sie es ja auch in Deutschland oder sonst wo auf der Welt. Sweeney Todd ist eines dieser Stücke, da wo man angenehm gruseln kann, sich gruseln lässt. Und vor allem, wo diese Stimmen und diese wunderbare Sondheim-Musik wieder zur Geltung kommen. Wir danken ihm dafür und wir danken Ihnen dafür, dass Sie uns heute zugehört haben. Bitte melden Sie sich bei uns, sagen Sie uns, wie es Ihnen gefallen hat und vor allem gehen Sie einmal hin, schauen Sie sich Operette, Oper, Musical auf der Bühne live an. Das ist immer ganz fantastisch. Am Mikrofon war Ihre Susanne Nielsen und wie immer an der Produktion Bill Davidson und wir wünschen Ihnen jetzt, seien Sie nett zueinander, bleiben Sie gesund, tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye, bye. Und tschüss.